pass auf. 2016, dieses Jahr wird die Bombe. Gut verstaut im Zug, Reise gepackt, im Wald liegen wieder zahllose Blumenkränze am Bahnhof rum. Das nennt man Gutmenscheneffekt. Ans Gute bis zuletzt, glauben auch wenn harte Fakten scheppern. Euer Vertrauen ist ein Artefakt von gestern. Das geht an die schwarze Schwester, die ich nicht habe. Ja, meine Gesichtsfarbe ist weiß und ich find es nicht schade. Ich hoffe du schreist jetzt nicht gleich Holocaust. Guck wie tolerant ich bin, ich zieh aus meiner Hochhauswohnung aus. Denn jetzt kommt die Flüchtlingsfamilie, 5 Männer ohne Frauen. Komisch, ich sehe ohne Ausnahme kleine Kinder im TV. Schwimmwesten, Pipi in den Augen. Aber denkt mal an Silvester, denn da waren die allermeisten Schweine ja schon etwas länger aus dem Kindergarten raus. Zeitungen verschweigen, berichten erst nach Tagen, denn es ließ sich nicht verschleiern wie eine christliche Frau. Das ist schon sowas von ironisch, als hätte jemand anstatt einer Oma Romas und Sintis beklaut. Yo, Themawechsel. Es gab mal Zeiten, in denen konnte ein jeder Seppel über jedes verdammte Thema sprechen. Seit 3 Dekaden ist Redeblockade, wir heben das gerade aus. Regt euch nicht auf, wir werden die Mauer des Schweigens eh durchbrechen. Brexit ist Englands Ende, nicht doch der Anfang, bald schießt Brexit einen Hattrick mit Dänemark, Polen und Frankreich, wenn der Kontinent sich die Hand reicht, werden die Manager was abzweigen, fix ihren Hut nehmen und absteigen. So werden Wall Street, La Wall, Kellerer, Aufstieg Europas, Germania, Hispania, Italia. Ja, aber warte mal, keiner will Scharia. Doch Mann, Ali da. Ach ja. Guck mal an die Staaten, Trumps Wahlkampf selbst finanziert. Nix Sponsor, keine Lobby on board. Lernt mal was von dort, make Deutschland great again. Anstatt Refugees rape again. Und die Verrückte in Berlin schreit, schlachtet sie alle, ja. Jetzt sitzt das Pack in der Falle. Aus ihren Maubäumen schlabbernde Sabberfaden. Angela, die Klapse wartet. Ach ja, mein Opa war Wehrmachtssoldat. Und du kleine Zecke willst mir erzählen, was die Wehrmacht so tat. Lustig, mach die Schule zu Ende, lern das Leben kennen, dann reden wir später nochmal. Ja, meine Großmutter war Trümmerfrau, sie baute Deutschland mit Mühen wieder aus Trümmern auf. Wir stiegen aus dem Trümmerhaufen, als die Gastarbeiter noch in Anatolien Hütten bauten, Kümmel kauften. Heute tut ihr ganz geschockt, denn bei der Tochter, die ihr so liberal erzogt, hat so ein Bohrrad eingelocht. Sowas kommt von sowas, Thomas, doch wäre nie passiert in Deutschland. Unsere Opas Olafach auf aus dem Koma, Monat für Monat wird's dunkler, nicht nur im Großstadtdschungel, jetzt überall. Muslime sind in der Überzahl, es wird übel knallen. Und du willst mir erzählen, du fühlst dich noch wohl, wenn du morgens im Bus denkst, du bist grad auf Zoobesuch? 90% Rap, rotes Tuch, macht nix weit, ich plane ein paar Jahre Knast mit, ein tut mir nur eingefallen. Malt auf die Mauer, lass ihn frei, während ich in der kleinen Scheißzelle an meine nächsten 2 Alben schreib. Sieh mal da, mit dieser Art Lieder war vor mir niemand da seit. Deutschland erwacht, es wird es wieder mal heiß. Ich scheiße auf, was Jena oder dieser Star meint. Die Reconquista ruft, er ist wieder da, heil.